Die Stunden der Wahrheit offenbarten eines sehr deutlich. Der französische Präsident ist mit sich selbst ins Gericht gegangen. Man kann davon ausgehen, dass die nicht enden wollenden Proteste der Gelben Westen und der folgende Grand Débat daran einen gewissen Anteil hatten. Quintessenz. Ce moment m'a transformé. Dieser Moment hat mich transformiert. Ich habe nicht das Land über diese große Debatte entdeckt, aber ich habe erfühlt, was viele Mitbürger umtreibt, ihre Sorgen, ihr Unverständnis. Vive des douleurs, des incompréhensions. Nun will der Präsident gelernt haben, dass man Französinnen und Franzosen nicht einfach so transformieren kann, sprich vom Kopf auf die Füße stellen, nur weil man es eben kann, als Präsident, der seine Schwächen kennt und öffentlich zugibt. Ich war mit den Franzosen so ungeduldig und fordernd wie mit meiner Regierung. Und ich habe ihnen das Gefühl gegeben, ich sei hart, manchmal ungerecht. Ich bedauere das. Aus der großen nationalen Debatte, die ihn wochenlang viele Stunden mit seinen Landsleuten und deren Sorgen konfrontierte, hat Macron unter anderem folgende Konsequenzen gezogen. Ich will Steuersenkungen für diejenigen, die arbeiten, indem ich die Einkommenssteuer nicht unerheblich senke. Humaner und vor allem gerechter soll es künftig im Land zugehen, um die 5 Milliarden Euro zu finden, die für die Steuersenkungen der arbeitenden Franzosen veranschlagt werden, sollen Steuerschlupflöcher für Unternehmen geschlossen werden. Macron plant eine Agenda 2025, wobei jeder Einzelne dazu angehalten wird, das Beste von sich einzubringen. C'est ainsi que nous pourrons reconstruire ensemble très profondément. Auf diese Weise können wir die Kunst, französisch zu sein, wie ich es nennen würde, wieder aufleben lassen. Sprich, verwurzelt zu sein in unserem Land, unserer Geschichte und doch auch in der Welt, in der Zukunft. Nos racines, mais embrasser l'avenir. Weniger poetisch versprach der Präsident mehr Bürgerbeteiligung, also Petitionen, vor allem auf lokaler Ebene, Vereinfachung der Strukturen, die Abschaffung der Elitebeamtenschmiede ENA, eine dezentralere Republik, in der nicht alles an Paris ausgerichtet ist. Stadt und Land versöhnen, dabei aber die Landesgrenzen nicht vernachlässigen, fordert Macron. Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National dürfte das mit Interesse vernommen haben. Je crois très profondément. Ich glaube fest an einen offenen Patriotismus, an ein wettbewerbsfähiges Frankreich. Aber um offen zu sein, muss man seine Grenzen kennen. Wir haben in Europa den Schengen-Raum, aber das funktioniert nicht mehr. Wir müssen unsere Migrationspolitik überdenken. Wir brauchen ein Europa, das seine Grenzen schützt. Qui les protège? Die Welt habe sich geändert, stellte der Präsident fest, aber sei deswegen alles, was er in den letzten beiden Jahren auf den Weg gebracht habe, falsch gewesen? Eine rhetorische Frage. Je crois tout le contraire. Ich glaube das Gegenteil. Wir dürfen nicht mit der Transformation aufhören. Er hat viel gehört und zugehört in den letzten Wochen, aber wer jetzt denkt, der neue Macron mache alles anders, hat sich schwer geirrt. Il nous faut aller plus loin. Wir müssen noch weitergehen, weswegen als nächstes die Arbeitslosenversicherungs- und die Rentenreform angepackt werden. Ob ihn die vielen Hassbotschaften der Gelben Westen, die gelbe Wut, die schlechten Umfragewerte nicht zum Nachdenken bringen würden, wurde Macron gefragt. Quand on cherche le pouvoir. Wenn man die Macht will und gewählt wird, akzeptiert man die Wut, die damit einhergeht. Wer heutzutage in einer Demokratie ein Land führt, der muss akzeptieren, nicht populär zu sein. Aber ich werde nicht zu einem werden, der gefallen möchte. Celui qui cherche à plaire. Macron sieht sich als Stützpfeiler einer Demokratie, die von allen Seiten bedroht ist. Aber er hat nicht vor, von seiner Mission abzurücken, auch wenn sie unliebsame Entscheidungen erfordert. Will er denn nicht 2022 wiedergewählt werden? Je me fiche de la prochaine élection. Das ist mir vollkommen egal. Ich will unbedingt, dass diese Amtszeit ein Erfolg wird. Das Pokerface, das er dabei aufsetzt, ist ziemlich cool und überzeugend. Aber Macron hat ja einiges gelernt, sagt er in letzter Zeit.